wie es war, seit der König kam und sein Leben gab. Ein für alle Mal ist der Preis bezahlt, weil er für uns stand. Du hast gewonnen, es ist voll Platz. Nichts kann es stoppen, was du begonnen hast. Es ist beschlossen durch deine Macht. Es ist gekommen, dein Reich in großer Kraft. Alle Ehre dem Auferstandenen. Sind wir frei? Alle Macht ist dein und so wird es sein bis in Ewigkeit. Du hast gewonnen, es ist Vollmacht. Nichts kann es stoppen, was du begonnen hast. Es ist beschlossen durch deine Macht. Ist dein König.